Wir haben tausendmal gestritten, warum hab ich mir das angetan? Ich wollte Kinder mit dir haben, du hast deinen anderen Plan. Hattest mich so weit, ich wär für dich quer durch das Land gefahren. Doch das hast du mit deinem Stolz dann gegen eine Wand gefahren. Sang tausend Strophen für dich, doch nichts davon berührt dich. Und während ich meinen Namen abschrieb, wusste ich, safe, wer verführt dich. Dachte, ich würd dich hintergehen, wenn ich dein WhatsApp checke. Doch da war mir noch nicht klar, was ich da so entdecke. Du hast mich für dumm verkauft, hast meine Würde missbraucht und den dunkelsten von Stunden für mich Hürden gebaut. So naiv und dumm wie zu dir werd ich nie wieder sein. Statt dieser fucking Panik bin ich lieber allein. Heute kommst du angekrochen, willst mich wieder haben, nur weil Tausende vom Fest nach mir und meinen Liedern jagen. Doch Baby, Mann, das ist mir Wayne, das hupt mich nicht die Bohle. Baby, ich mach heute Kohle, ich mach heute Kohle. Verdammt, ich lieb dich nicht. Ich lieb dich nicht und du kriegst wieder nix. Und ich weiß, dass du ihn heute Nacht schon wieder. Verdammt, ich lieb dich nicht und du kriegst wieder nix. Und ich weiß, dass du